Good morning, another happy day. Guten Morgen, ein weiterer glücklicher Tag. You know, think about why did God even then bring in the law? Denk darüber nach, warum hat dann Gott überhaupt das Gesetz hineingebracht? You know, we could talk about this and I don't want to spend a lot of time with this, just mention it. Weißt du, wir könnten darüber sprechen. Ich will nicht viel Zeit damit verbringen, ich will es nur erwähnen. Because I teach in my series about the new covenant about it, I write in my book about it. Denn ich lehre in meiner Serie über den neuen Bund darüber und ich habe in meinem Buch darüber geschrieben. So I'm just going to give you a couple of quick reasons. Ich gebe dir nur ein paar kurze Gründe. The law had to regulate man's behavior because man has been so evil. Das Gesetz musste das Verhalten der Menschen regeln, weil die Menschen so böse waren. Everybody did evil things. Jeder hat jedem Böses angetan. I mean, Cain already gets angry and murders Abel. Cain wurde wütend und ermordete Abel. They built the Tower of Babel because they want to be bigger and greater and cleverer than God. Sie bauten den Turm zu Babel, weil sie größer, besser und schlauer als Gott sein wollten. They were completely wicked continuous in Genesis 6. Sie waren total verdorben in 1. Mose 6. So one of the reasons of the law was to regulate human behavior and make sure that they act appropriate. Einer der Gründe für das Gesetz war es, das Verhalten der Menschen zu regeln, um sicherzustellen, dass sie sich ordnungsgemäß verhielten. But of course another reason was to show to ourselves that we really need Jesus. Aber natürlich war ein anderer Grund, uns zu zeigen, dass wir wirklich Jesus brauchen. You know that we just realized we can't fix ourselves, neither our problems, unless it's through Jesus. Dass wir einfach realisieren, dass wir uns nicht selber helfen können, auch nicht unsere Probleme lösen können, es sei denn durch Jesus. You know, sin is something extremely serious and very, very dangerous. Weißt du, Sünde ist etwas äußerst Seriöses und sehr, sehr gefährlich. Now, I've said many times that in my relationship between God and me, sin is the problem that has been resolved. Ich habe schon oft gesagt, dass in meiner Beziehung zwischen Gott und mir das Problem Sünde gelöst wurde. And I believe that. Und ich glaube das. I believe that Jesus resolved the problem of sin once and for all between God and me. Ich glaube, dass Jesus das Problem der Sünde zwischen ihm und zwischen mir ein für alle Mal gelöst hat. Now, let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. Even though the problem of sin between God and me has been fixed, selbst wenn das Problem Sünde zwischen mir und Gott gelöst wurde, still, sin is still an incredibly destructive thing. Ist Sünde immer noch eine unglaublich zerstörerische Sache. You know, so many Christians have no victory over sin because the only reason why they want to get victory because they're scared of God. So viele Menschen haben keinen Sieg über die Sünde, denn der einzige Grund, warum sie Sieg haben wollen, ist, weil sie sich vor Gott fürchten. If I'm afraid that if I do anything wrong, Debbie's gonna get mad at me, that's not gonna work. Wenn ich Angst habe, dass wenn ich irgendetwas falsch mache, Debbie über mich wütend wird, wird das nicht funktionieren. Anything driven by fear is never gonna be productive, it's gonna be destructive. Alles, was von Angst geleitet ist, wird nie produktiv sein. Es wird immer zerstörerisch sein. Because my fear will lead me to do things wrong. Denn meine Angst leitet mich, Dinge falsch zu tun. Because my fear caused me to focus on the wrong thing. What you focus will take your heart, what takes your heart will become a habit. Weil meine Angst dazu führt, mich auf das Falsche zu konzentrieren. Worauf du dich fokussiert, wird dein Herz erobern, was dein Herz erobert, wird zur Gewohnheit. So fear is never gonna work. Angst wird niemals funktionieren. So that's why I will keep preaching this part of the problem of sin has been resolved between God and you. It's settled. Deswegen werde ich nicht aufhören zu predigen, dass dieser Teil der Sünde zwischen dir und Gott gelöst wurde. Es ist geklärt. But you know what the real, real, real big problem of sin is still today? Weißt du, was heute immer noch das wirklich, wirklich große Problem von Sünde ist? It is the incredible deception that comes with the sin. Es ist die immens große Täuschung, die mit der Sünde kommt. How it messes with our heart. Wie es unsere Herz durcheinander bringt. Look, what did sin do to Adam and Eve in the garden? Schau, was tat die Sünde mit Adam und Eva im Garten? It changed them from living in a God awareness to living in a self awareness. Sie lebten nicht mehr im Gottesbewusstsein, sondern im Selbstbewusstsein. They were happy and fine being naked and living in a trust relationship with God. Sie waren glücklich und zufrieden, waren nackt und lebten in einer Vertrauensbeziehung mit Gott. Conscious of God and His goodness. Im Bewusstsein von Gott und seiner Güte. Once they sinned, their God consciousness turned into self-consciousness. Als sie einmal sündigten, veränderte sich ihr Gottesbewusstsein zum Selbstbewusstsein. They did not see them complete and perfect anymore. They saw them naked. Sie sahen sich nicht mehr vollkommen und perfekt. Sie sahen sich nackt. That's what sin will do. Das ist das, was die Sünde tun wird. Sin will always cause you to live in a self-consciousness. Sünde wird dich immer im Selbstbewusstsein leben lassen. How can you live in a peaceful trust relationship with God if you live in this constant self-consciousness of your own nakedness, your own failure, your own weakness? Wie kannst du ein friedvolles Vertrauensverhältnis mit Gott haben, wenn du in diesem ständigen Selbstbewusstsein deiner eigenen Nacktheit, deinem eigenen Versagen, deiner eigenen Schwachheit lebst? It doesn't work. Es funktioniert nicht. So look, the goodness of God. Schau die Güte Gottes. He removed man from the garden because he was so gracious and kind and he wanted to protect humanity from their own evil. Er nahm die Menschen aus dem Garten, weil er so gnädig und gütig ist und er wollte die Menschen von ihrer eigenen Bosheit schützen. So they couldn't eat from the tree of life. So konnten sie nicht vom Baum des Lebens essen. You know, I love all of the epistles of Paul. Ich liebe alle Briefe vom Apostel Paulus. You know, I know Peter said that some of his writings are hard to understand, but I think there was a personal problem that Peter needed to resolve. Ich weiß, dass Petrus sagte, dass einige seiner Briefe schwer zu verstehen sind, aber ich glaube, dass dies ein persönliches Problem war, das lösen musste. You know, because, and I tell you why I really believe that. Not discrediting Peter, I love him. Ich sage dir, warum ich das glaube, und ich mache Petrus nicht schlecht, ich liebe ihn. But you see, Paul had the greatest revelation of the new covenant, Peter has still a lot of religious stuff. Paulus hatte die größte Offenbarung über den neuen Bund. Petrus hatte immer noch religiöse Gedanken. In Acts 10, when God gave him the vision and said, go to the Gentiles, Peter was so religious and old covenant thinking that he wouldn't go. In Apostelgeschichte 10, als Gott ihm die Vision gab, zu den Heiden zu gehen, war Petrus so religiös und seine Gedanken voll vom alten Bund, dass er nicht gehen wollte. So I believe that Peter still had some things in their heart that needed to be dealt with. That's why Paul and the finished work of the cross were hard to understand. Ich glaube, dass Petrus immer noch einige Sachen in seinem Herzen hatte, mit denen sich befassen musste. Deswegen ist Paulus im vollbrachten Werk am Kreuz so schwer zu verstehen. It's an interesting thought, isn't it? Interessanter Gedanke, nicht wahr? Tomorrow I will tell you where I want to go with this. Morgen sage ich dir, worauf ich hinaus will.